cheio as meigas os bosques e ali escoitei. Xordas fican as minhas orelhas, cegos fican os meus olhos. Eu que subi thank you. Ihr doch den Sunday Service und gerade eben hörten wir Sangre de Muerdago, wo immer die herkommen, keine Ahnung, klingt so ein bisschen nach 70er Jahre Folk. Ihr Song gerade hieß Xordas vom Album mit dem Titel O Camino das Mans Valeras. Ob das nun Spanisch gewesen sein soll, original, keine Ahnung, auf jeden Fall klang das schon ein bisschen nach, weiß ich nicht, Galizien oder sowas. Ihr hört den Sunday Service zu hören in Hamburg beim freien Senderkombinat und auch natürlich zu hören wie immer als Austauschsendung ein paar Tage später bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Hier gibt es immer die Konzerttipps, aber ich habe noch vorher neue Musik für euch, weil Konzertkalender immer noch ein bisschen dünn ist. Es geht weiter mit Musik aus Israel, kommen sie, genau, und heißen Echo and Tito. Hier ihr Song Follow Me. Follow me. Me, das waren Echo and Tito. Echo, in diesem Fall hier die Sängerin, Tito, der zweite im Bunde. Musik aus Israel mit ethnischen Klängen, eingerahmt von elektronischem Bass, ein bisschen Dub, ein bisschen Hip-Hop. Und das Ganze vom Album The Bastard, wo wir gerade bei Musik aus anderen Ländern sind. Mekele kommt aus Finnland, lebt aber hier bei uns in Deutschland, hat schon viel, viel Platten veröffentlicht, eher so in der Lo-Fi-Pop-Ästhetik zu Hause. Neuestes Album heißt Last of a Dying Breed und hier kommt er mit Air Catalan. Just had a few last night. Hello, if you take me home, I'll be alright. Whoa-oh, do you understand our policy? Uh-oh, no red wine for crooks like me. Whoa-oh, there's a tall guy sitting next to me. Point out, boy, you smell like a brewery. Thank God, there's a sick bug right in front of me. Sometimes things can get out of hand, and the certain circumstances at the end of a Catalan tour. Oh boy, how come you find the boarding gate? I don't know, but thanks, you do appreciate. This is among the things you shouldn't do, unless you're up for trouble with a common crew. A cup of sunshine on my mind, a mug of moonshine in my head. I promised by my grandma's grave that I will not misbehave if you don't reject me from that flight back home. From that flight back home. Sunshine on my mind, a mug of moonshine in my head. I promise by my grandma's grave that I will not misbehave if you don't reject me from that flight back home. A glass of red wine on my shirt, a massive headache, take my word. But I keep calm on your big bird if you just stand, please, please, please kick me off that flight back home. Ja, Mekele hier mit einem Damenchor, kann man nicht sagen, aber schon zwei Begleitstimmen dabei. Klingt ganz nett, wie ich finde. Air Catalan, der Song vom Album Last of a Dying Breed. Billy Vincent heißt nicht wirklich so, die Band heißt so, aber das ist einmal Billy Barrett, daher Billy als Bandnamen und dann Vincent. Bei Billy Vincent ist es dann David Vincent, der zweite im Bunde. Der dritte, der hier mitmischt, der heißt Joseph Kinsey und der durfte seinen Namen zumindest nicht für die Band hergeben. Wie auch immer, Billy Vincent kommen aus, ich denke aus England, zumindest klingen sie so ein bisschen so und veröffentlicht gerade mit Stand On Me eine Platte, von der wir hier Hell For Leather hören. Said the dark clouds got her bad. Daddy, she looks so sad. I'm tumbling through my days. No to feel quite the same. No excuse for losing touch. Brother, it hurts so much. klingen sie also. Billy Vincent, ein Trio aus England vom Album Stand On Me, hörten wir ihren Song Hell for Leather. So, nun, liebe Leute, geht's los mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Was gibt's alles hier in Hamburg an Konzerten? Viel ist es nicht. Ich schätze mal, also ich sehe mal relativ viele Konzertdaten, aber dann nichts in Hamburg. Ganz viel ist auf Tour, aber macht einen großen Bogen um die Stadt. Warum? Ich schätze mal, weil einfach in zwei, drei Wochen das Reeperbahn-Festival stattfinden wird und dann natürlich irgendwie wieder richtig viel los sein wird, konzentriert in allen Clubs der Stadt. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz toll, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen schade, weil man die Wochen vorher einfach nicht so viel im Programm und im Angebot hat und im Reeperbahn-Festival auch nicht alles sehen kann, weil auch Sachen teilweise gleichzeitig laufen oder man vielleicht auch gar nicht in Hamburg ist. Und eigentlich finde ich es dann auch irgendwie auch ein bisschen doof, dass sich dann alles darauf konzentriert. Aber mein Gott, es gibt eigentlich immer was zu meckern, oder? Also, los geht's mit Mittwoch, den 2. September. Daniel Knox spielt in der Hasenschaukel. Daniel Knox kommt aus Chicago und macht eigentlich so, ich will nicht sagen Amerikaner-Songwriting, das wäre nicht gerecht. Auf jeden Fall macht er eigentlich so traditionell amerikanischen Pop und dazu aber mit ganz, ganz viel Klaviermusik. Hier von seinem Album Daniel Knox, sein drittes Album erschienen irgendwann im Frühjahr, glaube ich, hören wir den Song bei The, wie heißt es, Venture. Sind sie auch schon zu Ende gewesen. Die Töne von Daniel Knox, der Herr aus Chicago, spielt in der Hasenschaukel am Mittwoch, den 2.9. Eben hören wir bei The Venture, ein Song von seinem Album Daniel Knox. Dann kommen wir zu Freitag, den 4.9. Und ich war gerade hier in die Infos zur Band vertieft, deshalb auch gerade den Einsatz verpasst sozusagen. Schnippo-Schranke, das sind zwei Damen, Friederike Ernst und Daniela Reis, haben schon so ein bisschen auf sie aufmerksam gemacht in der Blogosphäre durch lustige YouTube-Videos und natürlich auch gute Songs dazu und veröffentlichen diese Woche ihr Album, ihr Debütalbum Satt heißt es und sie spielen im Hafenklang. Das Konzert ist auch schon ausverkauft. Ich glaube, es gibt auch schon neue Termine, aber trotzdem hier erstmal für euch ein Song vom neuesten Album, der Schnippo-Song. Ja, wer sich fragt, was Schnippo-Schranke eigentlich ist, Schnippo ist Schnitzel-Pommes und Schranke, klar, Mayo mit Ketchup, oder? Im Kindergarten kann man im Sitzen Karriere starten. Warum schreibt Dumbledore mir nicht? Und wer sind wir eigentlich? Wir sind Schnippo-Schranke, Lieblingsschulfach Tanke, Körbchengröße Schlafsackfutter, Gewicht zu zweit wie deine Mutter, Lebensmotto draufgeschissen, Lieblingssportler Zungen küssen. Und sorgt es auch für Augendrehen? Berufswunsch irgendwas mit Fame? Ihr zeigt uns keine Grenzen, deshalb bauen wir welche auf. Über und auch unter uns steht Schnippo-Schranke drauf. Das ist die neue Schule, das ist Schnippo-Schranke. Eine kurze und eine kranke, zwei Kieler, zwei Gedanke. Wir spielen nicht aus Vergnügen. Schnippo-Schranke, ne kurze und ne kranke, zwei Emos, ein Gedanke, wir schreiben Zeile für Zeile, aus purer Langeweile, auf Kunstschreibern Haufen, wir wollen nur verkaufen, Lieblingsmaler meine Tage, Lieblingsband nächste Frage, große Liebe mein Betreuer, Leibgericht, Hauptsache teuer. Und finden wir uns auch zum Kotzen? Alle anderen sind doch Fotzen. Wir haben keinen Hunger, deshalb essen wir nicht auf. Über und auch unter uns steht Schnippo-Schranke drauf. Das ist die neue Schule, das ist Schnippo-Schranke. Ne kurze und ne kranke, zwei Peanuts, ein Gedanke. Wir spielen nicht aus Vergnügen. Schnippo-Schranke, ne kurze und ne kranke, zwei Emos, ein Gedanke, wir schreiben Zeile für Zeile, aus purer Langeweile, von Jodo bis nach Scheitel, sind wir leider kein Stück eitel, Lieblingshomie meine Omi, Lieblingsfriends meine Fans, Lieblingsopfer Hesselfratzen, Urlaubsziel, Matratzen, Beziehungsstatus nicht zu gebrauchen, Hobbys, Liebeskummer, Pofen, Rauchen, wir können nicht mehr schlafen, drum wecken wir euch auf, über und auch unter euch die Schnippo-Schranke drauf. Das ist die neue Schule, das ist Schnippo-Schranke, ne kurze und ne kranke, zwei Peanuts, ein Gedanke, wir spielen nicht zum Mitwippen, wir brauchen Kohle für Kippen. Das ist die neue Schule, das ist Schnippo-Schranke. Ne kurze und ne kranke, zwei Emos, ein Gedanke. Wir schreiben Zeile für Zeile, aus purer Langeweile. Schnippo-Schranke hörten wir mit dem Schnippo-Song. Die beiden da haben wirklich kein Blatt vor dem Mund und haben wirklich eine nette Platte veröffentlicht. Satt heißt sie. Erscheint diese Woche und Release-Konzert findet statt im Hafenklang am 4.9. Das ist Freitag. Konzert ist ausverkauft. Wer keine Karte mehr hat, kann sie bestimmt noch öfter sehen. Die werden nicht das letzte Mal gespielt haben in ihrer Heimatstadt. Oder ja, zumindest sind sie hier hingezogen. Ich glaube nicht, dass sie original aus Hamburg kommen. Kann aber auch sein. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Dann noch ein Konzerttipp für Freitag. Und zwar The Charlatans spielen im Indra. The Charlatans, ehemals wirklich ganz, ganz große Band zu den Manchester-Zeiten, obwohl sie gar nicht aus Manchester kommen, aber wurden so assoziiert, weil sie auch diesen Manchester-Rave im Blut hatten. Mit dem sind wir Sänger Tim Burgess und großartigen Songs wie The Only One I Know und anderen wirklich großen Klassikern haben die ersten zwei, drei Alben waren wirklich phänomenal gut. Dann sind sie ein bisschen in Versenkung verschwunden und ja, haben eine Platte veröffentlicht Anfang des Jahres, eine neue mit dem Titel Modern Nature. Nicht sonderlich großartig, aber naja, kann man mal reinhören und bestimmt auch ein bisschen Best-of dabei, wenn sie auftreten am Freitag im Indra. Hier kommen The Charlatans mit einem Song vom neuen Album Let the Good Times Be Never Ending. Let the Good Times Never Be Ending. Das waren The Charlatans. Früher haben sie große Hallen gefüllt. Inzwischen sind die Venues, die Locations etwas kleiner geworden. Die Band aus England spielt am Samstag, am Freitag, den 4.9. im Indra Tim Burgess mit dem Schmollmund und seinem Mitstreiter live auf der kleinen Bühne. Am Sonntag, den 6.9. spielen Kafka Tamura im Nordspeicher. Die Band setzt sich zusammen aus einer Sängerin aus England und zwei Musikern aus Deutschland, haben gerade mit Nothing to Everyone ihr Debütalbum veröffentlicht und sind hier zu hören mit dem Song Bones. England/Deutschland. Die spielen am Sonntag im Nordspeicher. Das ist der 6. September. Und das gerade eben ihr Song Bones vom Album Nothing to Everyone. So viel zu den Konzerttipps. Hier gibt es nicht diese Woche. Aber wie gesagt, bald mit dem Reeperbahn-Festival ist sie wieder Highlife in allen Gassen. Ich mache weiter mit halbwegs neuer Musik. Precious Few sind ein Duo bestehend aus Barbara Höfgen und Chris Wiegelmann. Die haben vor kurzem mit Tales eine Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier den Song Astronaut. Labyrinth down on earth, I love to see the moon and the universe. what I lost was my relation to reality and to myself. I am the astronaut, I am Peter Pan, but now I'm back again. Turn to see my lovely friends. I confess I stay with you and try to fill. To reality and to myself. I am the astronaut, I am Peter Pan, but now I'm back again. Tend to see my lovely friends. I confess I stay with you and try to fill the hole I can come over just like that. Cold snap, cold snap. Put an arm around and hold steady. When we were young, we loved the swagger. Can come over just like that. Cold snap, cold snap. Wrap your arms around and forget it. He flashed so brightly till his light went away. On and off, start and stop. Cold snap, cold snap. A chill can come over just like that. Cold snap, cold snap. Put an arm around, leave him at the lost and found. Cold snap, cold snap. A chill can come over just like that. Cold snap, cold snap. Cold snap, einmal kurz mit dem Finger geschnippt. Ja, das war Eleni Mandel. Die amerikanische Künstlerin hat gerade eine Platte veröffentlicht, Dark Lights Up. Die klingt ein bisschen retro, was ja nicht verkehrt ist. Cold Snap gerade eben, der Song von ihr. Marty O'Reilly and the Old Soul Orchestra als nächstes. Die haben eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Pray for Rain. Ja, würde ich nicht unbedingt behaupten im Sommer. Nach Regen sozusagen, um Regen zu bitten. Hier kommen sie mit dem Cold Canary Gaslight. It's like a birdcage, or it's like an engine dying out on burn rage. And you can blow out all the candles and fire up the limelight. She looks thrown with the cold canary gaslight. Oh, sister. Don't you look at what I've done. Oh, sister, now, don't you look at what I've done. Father's at the front door, dusting off the floor, mad, brittle like his thick bark, tired like his old hat. He used to wonder how a young boy travels to a grown man. Said he walked on water, he was dancing on quicksand. Oh, Father. Don't you look look at what I've done. Oh, Father, oh, oh, oh, oh, now, don't you look at what I've done. White sheets covered you, fire in my eyes and water pouring through the roof. And you heard I found a mine shaft digging past midnight, crawling to the door with the cold canary gas light. And I tried to throw a rope down, didn't feel it pull back. Dead canary chirping now, cold blood and pitch black. Gaslight. Das war ein Song von Marty O'Reilly and the Old Soul Orchestra vom Album Pray for Rain. The Jugs sind zwei Brüderpaar aus Bristol, die eine ganz spannende Scheibe aufgenommen haben mit dem Titel Die Pop Music. Hier kommen sie mit Scum in a Bottle.